auf Kuba sind die Mädchen braun und braun ist der Kakao. Auf Kuba sind die Nächte schön und schön ist der Bayau. Wenn am Abend die Sonne versinkt und von Ferne das Leuchtfeuer blinkt, dann kommt die Zeit, die kein Seemann auf Kuba bereut. Auf Kuba sind die Mädchen süß, so süß wie Kuba Wein. Sie lassen hier auf Erden schon im Paradies dich sein. Sind die Mädchen braun und braun ist der Kakao. Auf Kuba sind die Nächte schön und schön ist der Bayau.